der einzige und wahre und so weiter. Yeah. Du bist ne Nervensäge, ja, du bist ne Stressbacke. Ich hab keine Wörter dafür, außer du bist echt kacke. Sag, was ist bloß mit dir los, geh, kümmer dich um deinen Dreck. Los, mach ein Album, ich zieh's aus dem Internet und schmeiß es weg. Sowas wie dich braucht man nicht, wie ein Tattoo auf Rosetten. Ich hab gehört, du lässt dir gern Sachen in den Po stecken. Du kotzt mich an, bald gibt es Krieg, ähnliches, versteh das. Mach schon, pack dein Kram zusammen, hau ab, los, geh, bevor's zu spät ist. Ich sag, hi, Puppe zu K1, der Thai Nutte, Mandy mag es, wenn ich hier beim Echo und das Kleid gucke. Ich hau euch um mit dem Schwanz wie ein Krokodil. Ich steig jetzt ein in euer Spiel, denn was zu viel ist, ist zu viel. Ich find dich scheiße, ich glaub, du weißt es noch nicht. Ich hör dieses Lied, damit du weißt, wie scheiße du bist. So richtig scheiße, es tut mir leid, ich beleidige dich. Nur damit du endlich merkst, wie scheiße du bist. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße. Scheiße, ich glaub nicht, dass ich über treibe. Ich hab was gegen deine Art und Beweise. Ich find dich so übertrieben. Scheiße. Du bist ein Opfer und nichts weiter. Ich hab keinen Funken Respekt. Ich bin geduldig, ich kann warten. Noch ein Jahr und du bist weg. Das ist genau wie Olli Pocher auf dem Comedy-Preis. Weißt du, auch mit ihm geht es bergab. Er macht einen Witz, alle sind leise. Er ist scheiße. Ja, so sieht das aus. Doch jetzt klärt dieses Lied das auf. Seine blonde Freundin hat mit Olli jetzt einen Freak im Haus. Und was ist mit Harald Schmidt? Sag, warum macht Harald das? Wahrscheinlich, weil der Pocher manchmal lieb zum kleinen Harald ist. Ich kann euch nicht mehr sehen, das muss zu Ende gehen. Ich kann nicht lachen, wollt ihr anstatt mich zu nerven nicht lieber was anderes machen? Wie wär's denn mit Straßenfeger? Da könnt ihr Müll reden, dann könnt ihr eure Wörter nehmen und sie gleich zum Müll legen. Es wär so schön euch am Boden zu sehen. Ich wär so gerne wieder glücklich ohne Drogen zu nehmen. Das wär der Shit, so cool, das Allergeilste auf der Welt. Jeder soll jetzt wissen, dass mir deine Scheiße nicht gefällt. Ich find dich scheiße, ich glaub, du weißt es noch nicht. Hör dieses Lied, damit du weißt, wie scheiße du bist. So richtig scheiße, es tut mir leid, ich beleidige dich. Nur damit du endlich merkst, wie scheiße du bist. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße. Ich glaub nicht, dass ich über treibe. Ich hab was gegen deine Art und Beweise. Ich find dich so übertrieben. Scheiße. Bushido. Scheiße. K1. Scheiße. Jacuzza. Scheiße. Olli Pocher. Scheiße. Karel Gott. Scheiße. Kollega. Scheiße. Thomas Godoy. Scheiße. Michel Friedmann. Scheiße. Ich kann euch nicht leiden, nicht riechen. Keine Hand reichen, nicht lieben. Ihr wart als Kinder schon scheiße und ihr seid scheiße geblieben. Nein, ich hab keinen Respekt vor Scheiße. Ich schmeiße sie weg. Am Ende bleibt nur ein Fleck. Weißt du, mein Freund, ich find dich scheiße. Ich glaub, du weißt es noch nicht. Hör dieses Lied, damit du weißt, wie scheiße du bist. So richtig scheiße. Es tut mir leid, ich beleidige dich. Nur damit du endlich merkst, wie scheiße du bist. Ich find dich scheiße. Ich glaub, du weißt es noch nicht. Hör dieses Lied, damit du weißt, wie scheiße du bist. So richtig scheiße. Es tut mir leid, ich beleidige dich. Nur damit du endlich merkst, wie scheiße du bist. Ich find dich scheiße. So richtig scheiße. Ich glaub nicht, dass ich über treibe. Ich hab was gegen deine Art und Beweise. Ich find dich so übertrieben. Scheiße.